Wer sind jene, die in der Kirche die Gewalt der Sündenvergebung ausüben? Jene, die in der Kirche die Gewalt der Sündenvergebung ausüben, sind an erster Stelle der Papst, der allein die Fülle dieser Gewalt hat, so wie überhaupt bei jeder kirchlichen Gewalt, dann die Bischöfe und in Abhängigkeit von den Bischöfen die Priester. Könnte man jetzt natürlich ewig herumdiskutieren, wie das heute ist, nachdem es keinen katholischen Papst und keine Bischöfe mit Jurisdiktion gibt, aber das hat nicht viel Sinn, weil die Kirche immer schon sehr weitreichend hier vorgesorgt hat, im Kirchenrecht. Das war immer schon im Falle irgendeiner Not, die Priester weitreichende Vollmacht ohne ausdrückliche Jurisdiktion vom Bischof oder vom Papst, die Sünden nachzulassen. Kann man sich ruhig berufen heute, da gibt es kein Problem, das sehen alle so. Selbst die Piusbruderschaft, obwohl die keinen Grund dazu hätten, dem sie den Papst alle kennen und die Bischöfe, aber gut, das ist Teil ihrer Ideologie. Jedenfalls, für den, der weiß, dass es keinen Papst, keinen Bischof gibt, keinen Ortsbischof, Priester kann ruhig Beichte hören und auch gültig Beichte hören. Im Normalzustand der Kirche, die Kirche in Ordnung ist, also ihre Ordo hat, ihre Hierarchie, dann sind Beichten auch gleich einmal ungültig, wenn ein Priester ohne Beicht Vollmacht von seinem Bischof oder vom Papst eventuell Beichte hört. Weil eben dann alles seine Ordnung haben muss und die Kirche hier entsprechend auch vorgesorgt hat. Aber jetzt, wo es weder Papst noch Bischöfe gibt, mit Jurisdiktion, ist es eben so, dass die Kirche für einen Notfall vorgesorgt hat, vorgesehen hat.